Morgen könnte geben, so kann der Himmel auch nicht regnen, denn Gott allein kann solches alles tun. O Herr, du hast nun deine Feinde verworfen und zerschlagen. So schau nun vom Himmel herab und wende die Not deines Volkes. Öffne den Himmel und fahre herab. Hilf deinem Knecht, rauscht es nicht, als wollte es regnen. Siehst du noch nichts von mir hier? Ich sehe nicht. Wende dich zum Gebet seines Knechts, zu seinem Fliehen. Herr, Herr, du mein Gott, zu dir, Herr, mein Herz, so schweige mir nicht. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Es gehet eine kleine Wolke aus dem Meer. freundlich, seine Güte wert.